20. Coldplay spielen morgen in München ihr einziges Deutschlandkonzert. Und freuen dürfen sich die Jungs auch noch. Ihr Album Ghost Stories ist für den wichtigsten Musikpreis der Welt, den Grammy, nominiert worden. Das ist jetzt vor ein paar Stunden bekannt gegeben worden. Und zwar in der Kategorie Bestes Pop-Gesangsalbum. Die Grammys gibt's dann am 8. Februar in L.A. Und hier gibt's Platz 27 in den NRW-Lokalradio-Charts. One Republic, I Lived. Open. Take that jump, you don't feel the fall. Hope when the water rises, you build a wall. Hope when the crowd screams out, you're screaming your name. Hope if everybody runs, you choose to stay. And it hurts so bad. I lived. Hope that you spend your days, but they all add up. And when that sun goes down, hope you raise your cup. Oh, I wish that I could witness all your joy and all your pain. But until my moment comes, I'll say I live. Like fire, I'm so in love with you. Dreams are like angels, they keep bad at bay, bad at bay. Love is the light, scaring darkness away. Yeah. I'm so in love with you. Purge the soul.

collected all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. Oh, what are you waiting for? No, what are you waiting for? What are you waiting for? No, what are you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it on me. When I lose control and the veil's overused, blame it on me. What are you waiting for? No, what are you waiting for? Caught in the tide of blossom, caught in the carnival. Your confidence forgotten, I see the gypsies roll. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it on me. When I lose control, George Ezra in den NRW-Lokalradio-Charts. Kurze Frage mal, was machen Sie eigentlich an Weihnachten? Baum schmücken, Plätzchen backen, lecker essen. Gestern waren Lilywood and the Prick bei uns und ich dachte erst, ja, mein Gott, die feiern irgendwie mit den Stars in irgendwelchen angesagten Clubs, aber weit gefehlt. Probably like a lot of people arguing with your family and eating too much, drinking too much, having good presents, bad presents. Sie werden also vermutlich mit der Familie streiten, zu viel essen, zu viel trinken, tolle und doofe Geschenke bekommen. Also eigentlich wie bei jedem, oder? Hier sind Sie unplugged mit Prayer in C, Ihr Platz 23. Hi, this is Lilywood and the Prick and we're about to play Prayer in C live and unplugged on your local radio. Never said a word, you didn't send me no letter. Don't think I can forgive you. See, our word is slowly dying. I'm not wasting no more time. Don't think I can believe you. And our hands will get more wrinkled and our hair will be gray. Don't think I can forgive you. See, the children are starving and their houses were destroyed. Don't think they can forgive you. And when men will be no more, don't think you can forgive you. Ooh, yeah, when they'll just be silence. And when life will be over, don't think you can forgive you. Time. Don't think I can forgive you. And

the dirty, dirty cheats of the world. You could have been getting down to this sick beat. My ex-man brought his new girlfriend. She's like, oh my god, but I'm just gonna shake. And to the fella over there with the hella good hair, won't you come on over, baby, we can shake, shake, shake. Yeah. Seelenbahn Live 2015. Freuen Sie sich auf ein Hitfeuerwerk aus 40 Jahren Roland Kaiser mit neuen Songs und seinen größten Hits. Seelenbahn, die Tournee 2015. Jetzt Tickets sichern unter eventim.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Vom Geist der Weihnacht. Das große Familienmusical nach Charles Dickens weltberühmter Erzählung. Lassen Sie sich verzaubern. Nur vom 5. bis 7. Dezember in der König-Pilsener Arena Oberhausen und vom 23. bis 27. Dezember in der Lanxess Arena Köln. Yo, ich bin Marlon Rudet and I hope to see you all at my concerts in Cologne and Dortmund. Don't miss out. It's gonna be wicked. Wir holen die coolste Stimme Englands für Sie nach NRW. Marlon Rudet. Februar 2015 Köln Live Musical. 10. Februar 2015 Dortmund FZW. Marlon Rudet präsentiert von den NRW Lokalradios. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns bei meinem Konzert. Bis bald. Kulthits und das Beste von heute. Radio Bonn Rhein-Sieg. Der beste Mix. Take me down, spin me around. You got me running all the lights. Don't make a sound, talk to me now. Let me inside your mind. I don't know what you're thinking, sugar. Ooh. But I just got that feeling, sugar. Ooh. I can hear the sirens burning, red lights turning. I can't turn back now. So hold on tight. Show me your soul, I gotta know. Bet that you're beautiful inside. Toes on the glass, car moving fast. Come take the wheel and drive. I don't know where the lights are taking us. Something. Es ist 23 Uhr. Radio Bonn-Rhein-Sieg, Nachrichten. NRW, Deutschland und die Welt. Mit Svenicke, guten Abend. Das Wetter mit Regen oder Schnee bei Werten um den Gefrierpunkt. Die Reaktionen nach der Wahl Ramelows. Der Zittersieg der Dortmunder gegen Hoffenheim. Im Landtag von Thüringen hat sich heute Historisches ereignet. Zum ersten Mal stellt die Linke einen Ministerpräsidenten in Deutschland. Der Thüringer Landtag wählte Bodo Ramelow allerdings erst im zweiten Wahlgang. Das Echo auf den ersten Ministerpräsidenten der Linken fällt ganz unterschiedlich aus. Die Linke jubelt, Bundestagsfraktionschef Gysi schwärmt, dass ich das noch erlebe. Auf der anderen Seite gibt's heftige Kritik von CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer. Der spricht von einem Tag der Schande für das wiedervereinigte Deutschland. Der neue linke Ministerpräsident Bodo Ramelow gibt sich betont gemäßigt. Er macht den Pragmatiker, hat sofort seine Minister benannt, eine erste Kabinettssitzung abgehalten. Und nächsten Donnerstag hat er hier in Berlin schon seinen ersten Auftritt auf bundespolitischem Parkett bei der halbjährlichen Ministerpräsidentenkonferenz. Jörg Ratsch, Hauptstadtstudio Berlin. Deutschland steht weiterhin an der Seite Afghanistans. Das hat Bundeskanzlerin Merkel dem neuen afghanischen Präsidenten Ghani bei seinem Besuch in Berlin zugesichert. Sie will weiter Soldaten als Berater ins Land schicken. Sie sollen bei der Ausbildung von Sicherheitskräften, der Polizei und einer eigenen afghanischen Armee helfen. Wirtschaft, Bildung, Sicherheit. Diese Bereiche in Afghanistan zu stärken, sei besonders wichtig, sagte Merkel. Die Aufgabe sei nicht leicht, das Land könne aber auf Deutschland zählen. Präsident Ghani bedankte sich und würdigte auch die im Einsatz getöteten Bundeswehrsoldaten. Für das neue Mandat warb die Regierung auch im Bundestag. Außenminister Steinmeier sagte, wenn Afghanistan jemals alleine auf eigenen Füßen stehen soll, dann braucht es Unterstützung. Der NATO-Kampfeinsatz geht nur noch bis Ende Dezember. Deutschland will, dass dann bis zu 850 eigene Soldaten im Land bleiben, als Ausbilder und Berater. Thomas Brock, Hauptstadtstudio Berlin. Wer als Ausländer in Deutschland lebt, soll grundsätzlich auch Deutsch reden. In der Öffentlichkeit, aber auch zu Hause, in der eigenen Familie. So steht es zumindest in einem Leitantragsentwurf für den CSU-Parteitag in der nächsten Woche. Der Vorschlag sorgt für scharfe Kritik, Kopfschütteln und Spott. Völlig lebensfremder, heißt es von den Grünen. Die SPD spricht von einer absurden Einmischung ins Privatleben der Menschen. Warum sollte ein italienischer Gastwirt nicht mehr seine Muttersprache verwenden dürfen? Die CSU fordert von Zuwanderern dagegen eine Identifikation mit bayerischen Werten. Bundesliga aktuell. Borussia Dortmund kann etwas durchatmen. Mit einem knappen 1:0-Sieg gegen Hoffenheim verlässt der BVB vorerst die Abstiegsränge und liegt zumindest bis morgen Abend auf Platz 14 der Tabelle in der Fußball-Bundesliga. Der entscheidende Treffer des Abends geht auf das Konto von Nationalspieler Gündogan, ein Kopfballtor in der 17. Minute. Morgen spielen unter anderem Gladbach gegen Hertha, Schalke in Stuttgart, Köln empfängt Augsburg und Paderborn hat Freiburg zu Gast. Und soweit die Nachrichten mit Sven Nickel. Das Wetter. In der Nacht liegen die Tiefstwerte bei 2 bis minus 2 Grad. Stellenweise regnet es. Im Bergland fällt auch etwas Schnee oder Schneeregen und das sorgt örtlich für glatte Straßen. Am Wochenende geht es eher grau und trüb weiter mit vielen Wolken und Regen und weiter oben Schnee oder Schneeregen bei Höchstwerten von 2 bis 6 Grad. NRW Verkehr. Mit einer Warnmeldung von der A555 Köln-Bonn in Höhe Köln-Godorf steht ein defektes Fahrzeug. Fahren Sie vorsichtig und kommen Sie gut an. Radio Bonn-Rhein-Sieg am Wochenende. Mit Ingo van den Wienberg genießen Sie jetzt die zweite Hälfte der Top 30 der NRW-Lokalradio-Charts. Auf der 15 The Script, auf der 14 Lenny Kravitz und die 13 dann gleich mit Sigmar mit Nobody to Love. Took away the prophet's dream for a prophet on the street. Now she's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. All his life he's been told he'll be nothing when he's old. All the kicks and all the blows he won't ever let it show. 'Cause he's stronger than you know. A heart

Heute Abend in Köln im Bootshaus Sigma Nobody to Love, ihr Platz 13. Radio Bonn-Rhein-Sieg. Und gleich kommen wir hier in die Top 10. Vorher machen wir erstmal noch Platz 12 klar. Und da macht sich diese Woche eine sechsköpfige Band aus Australien breit, nämlich Shepherd. Die haben dieses Jahr mit Geronimo für einen richtigen Ohrwurm gesorgt. Dabei war das eigentlich gar nicht mal so das primäre Ziel der Band. I don't think we ever try to write anything that's, you know, catchy. It's just whatever we feel. Wir haben nicht bewusst versucht, einen Ohrwurm zu schreiben. Das Ergebnis hängt immer von unserer Stimmung ab. Wenn wir fröhlich und optimistisch sind, wird der Song auch so klingen. Wenn wir mal nicht so gut

apparently they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. My hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo, you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. 20 vor 12, George Ezra mit Budapest. Damit ist er im Februar auf Platz 3 der deutschen Singlecharts gehüpft. Bei uns ist er diese Woche auf Platz 7 in den NRW-Lokalradio-Charts. Ein Platz vor ihm, da gibt es jetzt den Topverdiener Avicii. 28 Millionen Euro Jahresumsatz. Lässt sich sehen. Avicii, The Days. Under the tree where the grass don't grow.

Es ist 0 Uhr.